Homies haben mich da gefunden, dass ich nicht dazu pass. In dieser Szene des Raps, weiß es nur Hass. Gibst ein bisschen Promo, kommen Leute in der Fuhr dann. Das ist Mafas, der Patria, volle U-Bahn. Ich pass nicht zu Rap und ich pass nicht ins Business. Diese Szene gibt mir keine Chance, das zu richten. Muss mit Beweis, mit ständig neiche Hypes oder Gigs, wo sehr wieder alle ne Pein. Rapper kriegen Klicks auf Videos, weiß das bewerben. Sei's kein Cent in einem Beitrag, wird der leider sterben. Doch ich gib einen Fick auf das, so weiter nix sei. Such eine andere Methode, mir fällt leider nix sei. Fühle Song, meine Stimme ist komisch, die Bewegungen sind quirlig. Fühle Reden, Autotune ist scheiße, weiß nicht real ist. Doch machen jetzt Rap und rappen wie ein Roboter. Stimme auf, ich pitch die Herz, fang an zum Kotzen an. Ich bin kein Rapper, ich bin kein Sänger. Doch bestehen bleib ich in dem bis länger. Musik mein Leben, sie begleitet mich ständig. Sie grüßt mich täglich, bin lediglich jederzeit so abhängig. Gigs in der Rap-Szene, meistens ohne Freezy. Der passt da nicht rein, der schreibt ja nur ihr Sinn. Ist viel zu lustig für die Hebe, die Hobbys. Leider schaut er aus wie ein witziger Hobbit. Kann man ja nicht ernst nehmen, was er da rappt. Und er wie er da rappt, ja vollkommen im Slang. Die Waldviertler Sprache versteht man leider so gar nicht. Deshalb rappe ich jetzt mal ernsthaft, weil er das so erschwert. Manche haben drei Gigs im Jahr, ein Mann aus Design. Wer das das weiterhin dann schaffen, ja das fällt einem Arsch. Weil ich auch ständig Output, qualitativ, quantitativ. Hat die Götter schlechter, werden aggressiv in den Arsch gefickt. Meine Gigs, die ich hab, die sind regelmäßig. Doch die Leute da im Internet, die lesen wenig. Facebook hat da so wie YouTube. Muss für Klicks nur bezahlen, dass es so boomt. Ich bin kein Rapper, ich bin kein Sänger. Doch bestehen bleib ich in dem bis länger. Musik mein Leben, sie begleitet mich ständig. Sie grüßt mich täglich, bin lediglich jederzeit so abhängig. Features mach ich weiterhin nur weiter mit die Leute, wo ich weiß, dass die Hinterrucks kein Scheiße an den Schreiben. Song weißt, ich wär jetzt im Radio gespielt und trotzdem wird da nur kein Gage serviert. Wer kann schon sagen von den Rapper, dass das selbstständig ist? Zwischen Freezy und Konkurrenz dann Welten dazwischen, weil ich Kohle mach, mit Musik Dram erfüllt. Realistisch gesehen haben viele Rapper keine Züle. Wie machst du das, dass deine Hooks so geil klingen? Herr Savara, ich benutze fast zwei Stimmen. Jetzt hören sie alle Hooks auch wie von mir produziert. Reden über mich, doch komm mir wieder kopiert. Ich hab ständig Output, qualitativ, quantitativ. Fahrt die Götter schlechter, werden aggressiv in den Arsch gefickt. 2018 wird Klartex gerät. Merkst ja, dass in der Szene gar nix geht. Ich bin kein Rapper, ich bin kein Sänger. Doch bestehen bleib ich in dem bis länger. Mein Leben, sie begleitet mich ständig. Sie grüßt mich täglich, bin lediglich jederzeit so abhängig.